Und diese Arbeit des Brückenbauens zwischen drei und mehr Körpern, die in ihnen sind, die auf irgendeine Art sie selbst sind, kann man nur hier auf Erden tun. Wenn sie es erreicht haben, werden sie ein Pontifex sein, das heißt eine Brücke zwischen den Welten, ihren Welten. Sie werden ein Königspriester sein, wie die Pharaonen, die Rishi und wie der Führer. Unvermutet wusste ich, dass ich verstand, was dieses Wesen zu mir sagte, das inmitten des Zimmers stand und wie inspiriert redete. Die Wolke löste sich auf und Schwingungen erfassten mich wie in meinen vergangenen Nächten. Ich hörte ihm nun mit großer Aufmerksamkeit zu. Es gibt keine andere Art, die Unsterblichkeit zu erlangen, die nicht für alle da ist, sondern nur für einige wenige, die in der Lage sind, diesen Kampf zu bestehen, den wahren Kampf, diesen Krieg, den wahren großen Krieg. Daher sind wir, die wir uns hier befinden, Krieger des Ordens ohne Zeit noch Alter. Sie wurden in diesen Kampf geführt durch ihr eigenes Schicksal, durch ihren Astralkörper, der sie bittet und sie auffordert, ihn zu bewusstem Leben zu bringen, ihn zu einem anderen Körper, einer göttlichen höheren Gnosis zu verbinden, mit ihrer Monade, mit ihrem Purusa, ihrem Gott, und ihnen bewusst ihren physischen Körper übertragen mögen, um auf dieser Erde zu erkennen. Der Astralkörper ist wie das Negativ des physischen Körpers, aber ein Negativ, das verwischt ist. Wir könnten sagen, dass von ihm weitere Fotografien entwickelt werden. Die Wiederverkörperung oder das, was wir so nennen, um das Verstehen von etwas Unverständlichem zu erleichtern. Der Astralkörper hat dieselbe Form des physischen Körpers, jedoch in Schwarz-Weiß, würden wir sagen, sich wie auf einer anderen Seite des Spiegels befindend. Nicht alle besitzen ihn. Er war väterliches Erbe der Arier und ist verkümmert wie der Vril. Nur die Viras können ihn zu neuem Leben erwecken. Was hier rechts ist, ist dort links. Was hier Nordpol ist, dort Südpol. Deswegen, wenn man den Astralkörper betrachtet, erkennt man ihn nicht sogleich. Auch der physische Körper, vom Astralkörper aus gesehen, ist anders. Die Jünger von Christus erkannten ihn nicht, als er nach seinem Tode auf dem Wege nach Emmaus ihnen im Astralkörper erschien. Denn die Toten ähneln nur den Lebenden. Christus hatte seinen Astralkörper materialisiert und sprach zu ihnen: Noli me tangere, berühret mich nicht. Es ist nicht möglich, den materialisierten Astralkörper zu berühren. Die entstehende Stromentladung könnte töten. Wie Sie sehen, bezieht sich die Legende auf einen esoterischen Christianismus, den heute niemand enthüllen möchte. Er verstummte wieder, da er wie von einer Lichthülle umgeben schien, konnte ich ihn nicht gut sehen. Was Ihnen geschieht, ist ein Loslösen Ihres Astralkörpers, während Ihr physischer Körper schläft. Dies geschieht den Viras, es ist ein automatischer, unbewusster Prozess. Manchmal, durch einfachen Zufall, erreicht ein Schimmer von Bewusstsein diesen feinen Körper und dann, im plötzlichen Erwachen oder am nächsten Tag, hat man den Eindruck, etwas viel Wirklicheres erlebt zu haben als die physische Wirklichkeit. Das Déjà-vu der Psychologen findet in diesem Phänomen der Loslösung seine Erklärung. An diese Worte musste ich mich Jahre später erinnern bei meinem ersten Besuch in Wien. Mit einem Freund im Auto fahrend bat ich ihn anzuhalten, denn ich erinnerte alles, was ich sah. Ich begann, ihm die Gebäude und die Straßen, die noch folgen würden, zu beschreiben. Er war sehr erstaunt darüber, denn ich beschrieb ihm ganz genau, was wir noch gar nicht gesehen hatten. Ich war vorher noch nie in jener Stadt gewesen, so glaubte ich. Der Astralkörper ist in der Nacht gereist und erinnert sich auf irgendeine Weise, besser gesagt, bringt in ihr Tagesbewusstsein das ins Gedächtnis, was er sah, was sie durch ihn gesehen haben. Das heißt, er hat ihnen sein Bewusstsein von jener anderen Seite her übertragen, er hat sich angeschlossen, eine Brücke hergestellt. Er hielt inne, um einen echt chilenischen Vergleich zu ziehen. Haben Sie die Kinder gesehen, die Volantines aufsteigen lassen? Das ist ein Spielzeug, eine Art Schleuder, womit sie über eine Kordel Papierchen mit Botschaften absenden, bis sie oben angekommen sind? So ungefähr ist es hiermit. Der Astralkörper, der sich löst, ist mit dem physischen Körper durch ein Band verbunden, das man silbernes Band genannt hat und das nur im Tode durchschnitten wird. Dank diesem Band kann er sich in unermessliche Weiten entfernen, ohne die Verbindung mit dem physischen Körper zu verlieren. Er kehrt immer wieder. So lassen Sie ihm auch Ihr Bewusstsein zukommen, wie jene Botschaften der Kinder an Ihrem Volantin. Ja, man muss wieder werden wie ein Kind, um ins Himmelreich zu gelangen, mit dem Astralkörper. Achten Sie auf diese Art Analogie. So wie das Kind mit der Mutter durch die Nabelschnur verbunden ist, ist der Astralkörper mit dem Vater, dem physischen Körper, durch das silberne Band verbunden. Das Kind weint bei seiner Geburt verzweifelt, wenn man die Nabelschnur durchtrennt, die es mit der Mutter verband. Es glaubt, dass dies sein Tod bedeutet. Es ist aber ein neues Leben. Genauso muss es dem Vira ergehen, der stirbt, wenn das silberne Band durchtrennt wird, tritt er in ein anderes Leben ein. Der Tod bedeutet neues Leben. Das alles ist archetypisch. Nur diejenigen Begebenheiten, die Archetypen ausdrücken, sind ontologische Wirklichkeit. Alles andere ist, na gut, Tote, die ihre Toten begraben, um bei dem esoterischen Christianismus zu bleiben. Heute denke ich, dass auch der Astronaut archetypisch ist, der sich im kosmischen Raum befindet, wenn er aus dem Mutterschiff tritt und mit diesem durch ein Band verbunden bleibt. Aber um wirklich in ein anderes kosmisches Leben hineingeboren zu werden, müsste dieses Band auch durchtrennt werden. Deswegen erreicht der Astronaut dies nicht durch die rein physischen Mittel und mit einer so einfachen Technologie. Auf jeden Fall wird er nicht in das wahre Himmelreich eingehen. Der Meister fuhr fort: Der physische Körper ist das Kind der Mutter, doch der Astralkörper ist das Kind des Mannes. Sie müssen es gebären, verstehen Sie? Man hat Christus den Sohn des Mannes genannt, denn Christus ist der Astralkörper, der in uns selbst geboren wird und auferstehen muss. Er ist der Sohn der Unsterblichkeit, der Ewigkeit.